I know how people fucking think out there, and fuck, it's gotta be that way. They gotta tell you that thou shalt not kill shit and all of that. But that's not the way the world works, because I'm out there every fucking day living it. Who the fuck knows what God wants? We can be as different as we wanna be, but you can't kill people. Says who? Guten Abend, Hip-Hop, ich habe dich lange nicht gesehen. Kein Problem, du bist so schön und so charmant wie eh und je. Heide, geh mal, lass uns eine Runde machen durch die Gegend. Ich versuche dir zu helfen, ein paar Sachen zu verstehen. Und auf einmal seh ich, was ich kann nachts hier bekriegen, weil die Preise sind gestiegen. Baba 8007, zack, bleibst du liegen zwischen Schatten und Spiegeln. Kaputt in Familien, Krisen, Hass und den Kriegen. Wer kriegt es noch so hin, es auf dem Tag zu platzieren? Aus den nassen, kalten Gassen dieser Stadt, die wir lieben. Hier zerplatzen die Ziele, viel zu leicht, viel zu viele. Denn mitten in der City steht ne scheiß Pyramide. Du weißt doch, wie das Spiel ist, auf Gewalt folgt niemals Frieden. Aber wir sind darin gut, für uns beide ist gediegen. Zumindest unterm Strich, manchmal plus und manchmal nix. Ammo, ciao, Kaffee, Jazz, der Runde geht auf mich. Was siehst du? Siehst nicht fast schon du, den Tunnel in dem Blick. Der dich zufällig nur trifft, aber unterschwellig spricht. Die dunklen Augenringe sind betrunken und bekifft. Im Untergrund der Unterschicht. Schicht unser aller Sicht ist ein klein wenig verschwommen, doch das wundert sich ja nicht. Nasennebenhöhlen sind gefickt, Lunge voller Bricks, noch von früher so, wo keiner wirklich wusste, was das ist. Doch alle wussten, dass der Kurs unter Macht da liegt. Denn das erste, was du denkst, ist, wie viel Umsatz es dir bringt. Fotos Bunkers, wie viel Kunden du gewinnst, stimmt's? Wie im Ring, wie viele Runden du gewinnst. Oder gehst du auf K.O., lässt dafür die Deckung unten, wenn du gibst Kummer. Den anderen Rappern geht es nur noch um die Klicks. Bei uns geht es um dich, uns geht's um die Kunst an sich. Weil du uns dabei hilfst, dass man das Unschöne vergisst. Und wenn auch unbewusst, doch hört doch kann das Pumpen, Pack und Big. Cypress Hill, through the ice of a pick. Sozialkritik, noch bis heute Hip-Hop, ich hab dich fürchterlich vermisst. Noch ein paar von uns tun's wirklich nur für dich. Karlsruher Schule, so erfüll ich meine Pflicht. Ich bin Ace.